NDR Kultur. Am Abend vorgelesen. Peter Lieck liest nun wieder aus dem Roman Anton Reiser von Karl Philipp Moritz. Heute den 29. von 32 Abschnitten. Wir sind im vierten und letzten Teil des Buches angelangt, der 1790 erschien. Über Goethe, den er in Rom kennengelernt hatte, hatte Karl Philipp Moritz Eingang in die Weimarer Gesellschaft gefunden, wo er als Englischlehrer des Herzogs fungierte. Durch dessen Fürsprache wurde er zum Professor der Theorie der schönen Künste in Berlin ernannt. Zwei Jahre später, 1791, zum königlich-preußischen Hofrat und in demselben Jahr zum Mitglied der Berliner Akademie der Wissenschaften. Jetzt aber, 1776 in Gotha, ist Moritz bzw. Anton Reisers Schicksal noch ganz ungewiss. Das heiß ersehnte Ziel, in die Eckhoffsche Schauspielergesellschaft in Gotha aufgenommen zu werden, hat Anton nicht erreicht. Er wäre privilegiert gewesen, wie wir aus zeitgenössischen Berichten erfahren. Schwerlich bekommene Schauspieler je wieder so gut, wie sie es in Gotha gehabt. Dreimal nur wurde in der Woche gespielt, wenig zu studieren, denn wie oft wurde ein Stück, das gefiel, wiederholt. Zu Proben, wie zur Komödie, wurden wir gefahren. Im Winter das warme Theater, ohne Zugluft. Die Achtung, mit welcher jedem begegnet wurde. Nur ein Stück wurde an einem Abend gegeben. Dann die großen, ansehnlichen Präsente, die die Schauspieler bekommen haben. So steht es in den Erinnerungen der Schauspielerin Caroline Schulze-Kommerfeld. Anton Reiser hat von all dem wenig erlebt. Er wandert auf Anraten Eckhoffs der in Eisenach gastierenden byzantinischen Truppe hinterher, die er aber fatalerweise um einen Tag verpasst. Der hungrige, nur mit wenigen Schlafgroschen ausgestattete Anton wandert Richtung Mühlhausen. Müde und ausgelaugt lässt er in der Hitze dieser Sommertage die Zügel seiner Einbildungskraft schießen und gibt sich mal als Göttinger Student aus, der auf der Flucht sei, weil er angeblich einen Edelmann im Duell getötet hat, mal schlüpft er in die Rolle eines Schuhknechts. Alles besser als ein abgewiesener Schauspieler. Ein mitreisender Wandergeselle glaubt ihm nicht. Er hält Anton für einen angehenden Studenten der Erfurter Universität. Hören Sie wieder Peter Lieck. Sobald er in dieser Stadt, die so nahe vor ihm lag, studieren und bleiben wollte, war sie das Ende seiner mühseligen Wanderung. Sie war der Endzweck, das Ziel seiner Reise, das er nun so nahe vor sich sah und wo er noch dazu auf eine ehrenvolle Weise mit seinem Plane umwechseln konnte. Je mehr seine Müdigkeit zunahm, je reizender und wünschenswerter wurde ihm der Gedanke an den Aufenthalt in dieser weiten Stadt, worin doch auch, wie er dachte, noch wohl ein Plätzchen für ihn sich finden würde. Dieser hoffnungslose, traurige Zustand des Umherirrens, worin er sich nun schon seit mehreren Tagen befand, konnte durch keinen Reiz einer angespannten, erhitzten Einbildungskraft mehr übertragen werden, sondern der Gedanke der gänzlichen Hilflosigkeit ermüdete ihn mit jedem Schritte noch mehr. Und die Müdigkeit vermehrte wieder den Gedanken der Hilflosigkeit, die vorzüglich aus dem Sinken seines Mutes und aus der Erschöpfung seiner Kräfte entstand. Sie kamen nun in die Stadt, vor einem Bäckerhause vorbei, wo auf dem Laden eine Menge Brote aufgetürmt lagen. Reiser wollte sich eins darunter aussuchen, und als er es kaum berührt hatte, schoss beinahe der ganze Haufe von Broten auf die Straße herunter. Die Leute im Hause fingen einen großen Lärm an, und Reiser musste mit seinem Gefährten sich nur schnell um eine Ecke wenden, um den Schmähungen zu entgehen. So verfolgte Reisern sein widriges Geschick bis aufs Äußerste. Sie kehrten nun in einem Gasthof herein, wo Reiser dem Durst nicht widerstehen konnte und für die letzten 9 Pfennige, die er noch übrig hatte, sich Bier geben ließ. Für diesen einen Trunk hatte er also sein Schlafgeld auf noch 3 künftige Nächte ausgegeben, und ihm blieb nichts weiter übrig, als ganz unter freiem Himmel zu wohnen. Bei diesem Gedanken war es ihm, als ob er nun mit dem Trunk Bier die Vergessenheit alles Künftigen und Vergangenen trinke und von allem Kummer auf einmal befreit werden sollte. Denn nun gab er sich ganz seinem Schicksale hin und betrachtete sich wieder wie ein fremdes Wesen, für das er nicht mehr denken könnte, weil es unwiederbringlich verloren war. So schlummerte er ein und schlief eine Stunde lang. Als er erwachte, war es noch eine Stunde vor Mittage. Sein Gefährte war weggegangen und er saß, den Kopf auf die Hand gestützt, in stummer Verzweiflung da, als ein Mann, der gerade gegen ihm übersaß, ihn anredete und sich erkundigte, ob er nicht ein fremder Student sei. Als dies bejaht wurde, erzählte der Mann, gleichsam als ob er um Reisers Zustand gewusst hätte, dass der jetzige Prorektor der Universität, der Abt vom Benediktinerkloster auf dem Petersberge, ein äußerst menschenfreundlicher Mann sei, der erst vor kurzem einem jungen Manne, der auch mit nichts hierher gekommen sei, sogleich Unterstützung verschafft und sich seiner auf das Menschenfreundlichste angenommen habe. Wenn Reiser diesen Prälaten besuchen wollte, so solle er nur dreist zu ihm gehen. Er würde gewiss eine gütige Aufnahme bei ihm finden. Hierauf kamen andere Leute, mit denen der Mann sich ins Gespräch gab. Reiser aber, den die gänzliche Erschlaffung aller seiner Seelen- und Körperkräfte und der wohltätige Schlummer, der hiervon eine Folge war, schon wieder etwas gestärkt hatten, fühlte sich auf einmal wieder mit neuer Hoffnung und neuem Mut beseelt, da er sich den Prälaten im Benediktinerkloster auf dem Petersberge dachte. Er machte sich sogleich auf den Weg und erkundigte sich nach dem Petersberge. Ein junger Student, der ihm begegnete, gab ihm nicht nur höflich Bescheid, sondern begleitete ihn sogar eine Strecke, um ihn gehörig zurechtzuweisen. Dies war ihm ein gutes Omen. Er stieg den befestigten Petersberg hinauf und die Wachen ließen ihn ungehindert durch. Er kam in der Wohnung des Prälaten an, dessen Bedienter ihn mit einem freundlichen Gesicht empfing und sobald er sagte, dass er ein Student sei, ihn sogleich bei dem Prälaten zu melden versprach. Er ward eine Treppe hoch in einen großen Saal geführt, in welchem Gemälde hingen, unter denen das eine den Petrus vorstellte, wie er sich in des hohen Priesters Hause am Feuer wärmt. Indem Reisers Blicke noch auf dies Gemälde geheftet waren, trat der Prälat in seiner schwarzen Ordenskleidung mit dem Brevier in der Hand heraus, und Reiser richtete eine kurze lateinische Anrede an ihn, die er sich beim Hinaufsteigen auf den Petersberg ausgedacht hatte und deren Inhalt war, dass er vom widrigen Glück umhergetrieben nach Erfurt gekommen sei und hier einige Unterstützung zu finden hoffte, um auf irgendeine Weise sein angefangenes Studium hier fortzusetzen. Der Prälat fragte ihn mit großer Leutseligkeit wieder in lateinischer Sprache, ob er katholisch sei oder sich zur augsburgischen Konfession bekenne, und als Reiser das Letztere bejahte, so antwortete ihm der Prälat fast mit seinen eigenen Worten wieder, es täte ihm zwar leid, dass Reiser vom widrigen Glück umhergetrieben sei, doch sehe er noch kein Mittel, wie er gerade auf dieser Universität Unterstützung finden würde, indes wolle er ihm die Hoffnung nicht dazu benehmen. Hierauf fragte er nach Reisers Geburtsort, und da dieser Hannover nannte, so fuhr der Prälat fort, er gebe ihm den Rat, sich an den Doktor Frohrieb zu wenden, weil dieser gewissermaßen sein Landsmann sei. Bei dem möchte er sich also melden und dann wieder zu ihm kommen. Mit diesen Worten drückte er Reisern ein Stück Silbergeld in die Hand und fügte hinzu, er möchte mit diesem kleinen Mittagsmahl Vorlieb nehmen. Wenn je etwas den Mut des Zerschlagenen wieder aufrichten und den völlig Gesunkenen von der Verzweiflung retten kann, so ist es die Miene und der Ton, womit der Prälat Günther damals Reisers Bitte beantwortete und ihm seinen Rat erteilte. Von dieser Behandlung beinahe bis zu Tränen gerührt, eilte Reiser fort und glaubte zu träumen, da er wieder draußen vor der Türe stand, sein Stück Geld besah und sich auf einmal wieder im Besitz von einem halben Gulden sah, da es ihm kurz vorher noch an einem Dreier für ein Nachtlager fehlte. Dieser halbe Gulden dünkte ihm jetzt ein unschätzbarer Reichtum. Und war es auch wirklich für ihn, weil er ihm wieder den Mut einflößte, woran sein ganzes Schicksal hing. Er ging nun nach einem Speisehause und genoss zum ersten Male wieder warmes Essen. Gleich nach Tische aber erkundigte er sich nach der Kaufmannskirche, bei welcher der Dr. Frohrieb wohnte. Er traf ihn gerade, da er eben um 2 Uhr des Nachmittags ein Kollegium lesen wollte und redete ihn auf eine ähnliche Weise wie den Abt Günther lateinisch an. Da der Dr. Frohrieb von Reisern hörte, dass er aus Hannover sei, nahm er ihn außerordentlich freundlich auf und führte ihn mit sich in seinen Hörsaal, wo die Studenten schon mit den Hüten auf den Köpfen saßen, welches für Reisern ein ganz ungewohnter Anblick war. Um so viel mehr, da er merkte, dass man sich über ihn aufhielt, weil er nicht auch bedeckt blieb. Er sah sich also nun auf einmal in Erfurt, in dem Hörsaale eines Professors, mitten unter Studenten sitzen, da er am Morgen eben dieses Tages noch weiter nichts als das offene Feld, das er durchwanderte, zu seinem Aufenthalt vor sich sah. Der Dr. Froreb las Kirchengeschichte, wobei auch manche lustige Anekdote mit unterlief, die das Auditorium aufmunterte und von den Musensöhnen oft mit einem schallenden Gelächter begleitet wurde. Dies alles war Reisern noch wie ein Traum. Er erinnerte sich an die Jahre seiner Kindheit, wo ihm der Hörsaal der Schule schon heilig war. Und itzt fand er sich auf einmal in einem akademischen Hörsaale, über dem nun nichts Höheres mehr war. Als das Kollegium zu Ende war, nahm der Dr. Froreb Reisern mit sich auf seine Stube und fragte ihn um seine Geschichte, der er nun die neue Wendung gab, dass er sich in Hannover durch eine Schrift, die übel ausgedeutet sei, den Hass eines vornehmen Mannes zugezogen und von dort habe weggehen müssen. Da er nun weiter keine Aussicht gehabt, so sei er auf die Gedanken gekommen, sich dem Theater zu widmen. Nach reiflicher Überlegung aber habe er diesen Entschluss fahren lassen, weil er wohl einsehe, dass er sich auf immer für die Zukunft durch diesen Schritt schaden würde. Und darum habe er nun gedacht, sich in Erfurt aufs Neue dem Studieren zu widmen. Nun war es merkwürdig, wie Reiser diese Lüge, die er sich während dem Kollegium des Dr. Froribs ausgedacht, sich selbst, ehe er sie sagte, in Wahrheit zu verwandeln suchte und wie jesuitisch er dabei sich selber täuschte. Er suchte sich nämlich in seinen Gedanken zu überzeugen, dass er nun wirklich die Torheit seines Unternehmens vollkommen einsehe und dass er nun ganz freiwillig seinen Entschluss geändert habe und fest bei diesem Vorsatz bleiben würde, wenn sich ihm auch gleich jetzt die beste Gelegenheit, den Schauplatz zu betreten, von selbst darböte. Und was die erste Hälfte seiner Lüge anbetraf, so suchte er sich einzubilden, dass in seiner Rede, die er an der Königin Geburtstage gehalten, wirklich einige verfängliche Stellen wären, die wohl jemand zu seinem Nachteil ausgedeutet haben könnte. Ob dies nun wirklich geschehen sei, das berührte er nun nicht weiter, sondern beruhigte sich diesmal bei der Möglichkeit, weil er sich nicht anders zu helfen wusste. Denn er durfte nicht sagen, dass er aus Neigung zum Theater aus Hannover gegangen sei, wenn sein Trieb zum Studieren wahrscheinlich bleiben sollte. Und die Duellgeschichte passte hier auch nicht her. Der Dr. Froreb schien ihm zwar nicht recht zu glauben, allein er fasste eine höhere Idee von Reisern, als dieser erwarten konnte, indem er ihn für einen Sohn angesehener Eltern hielt, mit denen er sich entzweiet habe und deren Namen er nur verschwiege. Reiser fand es für sich schmeichelhaft, dass man eine solche Meinung von ihm hegen konnte, die ihm um desto lieber war, weil sie auf die gefälligste Art seine Lüge zudeckte, indem der Dr. Froreb die Unwahrheit, welche er selbst nicht glaubte, doch am besten entschuldigte. Und was nun kam, war über alle seine Erwartung. Der Dr. Froreb redete ihm zu, er möchte nur gutes Mutes sein. Er wolle fürs Erste Tisch und Wohnung für ihn besorgen. Reiser, der am Morgen eben dieses Tages sich noch von aller Welt verlassen sah, trauerte den tröstenden Worten kaum, die er jetzt vernahm, und glaubte in dem Dr. Froreb in dem Augenblick seinen Schutzengel vor sich zu sehen. Dieser schrieb ihm nun ein paar Zeilen, womit er am anderen Morgen wieder zu dem Abt Günther gehen sollte, der ihn auf Froribs Bitte umsonst als Student immatrikulieren würde. Ein so glücklicher Wechsel des Schicksals versetzte Reisern in einen Zustand, der ihn aller seiner Widerwärtigkeiten vergessen machte, so dass ihn seine Wanderung auf das Ungewisse gar nicht mehr gereuete, da sie ihn einen solchen Zeitpunkt erleben ließ, von dem sich wohl niemand eine vollkommene Vorstellung machen kann, der nicht auch einmal in seinem Leben von aller Hülfe entblößt und an Körper und Seele gelähmt, ohne Aussicht und ohne Hoffnung war. In der Freude seines Herzens eilte er in den Gasthof, wo er die Nacht bleiben wollte, ließ sich Papier holen und fing an, seine eigenen Gedichte, die er auswendig wusste, nacheinander wieder aufzuschreiben, um sie am anderen Tage dem Dr. Froreb zu bringen und sich dadurch einigermaßen seiner Aufmerksamkeit wert zu zeigen. Er schrieb bis in die Nacht und wurde mit einigen Heften fertig. Am anderen Morgen früh stieg er nun wieder voll ganz anderer Gedanken als gestern den Petersberg hinauf. Und der gutmütige Abt Günther freute sich, ihn wiederzusehen, gewährte ihm gern seine Bitte und fertigte ihm sogleich die Matrikel aus, wobei er ihm die akademischen Gesetze gedruckt übergab und deren Befolgung durch einen Handschlag sich angeloben ließ. Diese Matrikel, worauf stand Universitas per Antiqua, die Gesetze, der Handschlag, waren für Reisern lauter heilige Dinge, und er dachte eine Zeit lang, dies wolle doch weit mehr sagen, als Schauspieler zu sein. Er stand nun wieder in Reihe und Glied. war ein Mitbürger einer Menschenklasse, die sich durch einen höheren Grad von Bildung vor allen übrigen auszuzeichnen streben. Durch seine Matrikel war seine Existenz bestimmt. Kurz, er betrachtete sich, als er wieder vom Petersberge hinunterstieg, wie ein anderes Wesen. Gegen Mittag zeigte er dem Dr. Frohrieb die erhaltene Matrikel vor und brachte ihm zugleich seine Gedichte, die diesmal weit mehr Glück machten, als er erwartet hatte. In Erfurt war nämlich das Studium der schönen Wissenschaften unter den Studenten noch etwas Seltenes. Und dem Dr. Frohrieb war es lieb, einen mehr zu haben, der in diesem Fache den anderen einigermaßen zum Beispiel diente. Diese Gedichte bewirkten also, dass Reisers neuer Gönner sich nun noch weit mehr für ihn interessierte und ihn keine Nacht mehr im Gasthofe ließ, sondern sogleich dem Universitätsquartiermeister, der zugleich Fechtmeister war, den Auftrag gab, ihm ein Logis zu verschaffen. Dieser quartierte ihn dann fürs Erste bei einem alten Studiosus Medicinae ein, welcher bei ihm im Hause wohnte, und weil er zugleich die Besorgung des Freitisches für die Studenten hatte, so zog er ihn fürs Erste an seinen eigenen Tisch. Bei diesen glücklichen Umständen wurde nun Reiser wieder auf manche Stunde lang der unglücklichste Mensch von der Welt, weil ihn seine Erziehung und der Kummer von seinen Schuljahren drückten. Die Idee von den Freitischen, die er als Schüler hatte genießen müssen, lag wie eine Last auf ihm. Und er fühlte sich im Grunde weit unglücklicher, wie er nun an den Tisch des Fechtmeisters gehen sollte, als wie er auf dem Felde zwischen Gotha und Eisenach rohe Wurzeln aß. Dies machte, dass er bei den Studenten, welche auch mit ihm bei dem Fechtmeister aßen, für einen timiden und blöden Menschen gehalten wurde. Und da sein Wirt, der mit Studenten nach ihrer Art umging, auch nicht viel Umstände mit ihm machte, so wurde dadurch sein Zustand noch unerträglicher. Er schien sich auf einmal aus der unbegrenzten Freiheit in die niederträchtigste Abhängigkeit wieder versunken zu sein. Ungeachtet seines scheuen Wesens aber war man schonend gegen ihn, und dies hatte er wiederum seinen aufgeschriebenen Gedichten zu danken, wovon der Dr. Frohrieb zu verschiedenen Leuten gesprochen hatte und die ihm, ohne dass er selbst es wusste, unter den Studenten in Erfurt schon einen gewissen Namen gemacht hatten, so dass man nun sein sonderbares Wesen auf Rechnung seiner Dichtergabe schrieb. Es fehlte ihm nun gänzlich an Wäsche, und hätte er einiges Zutrauen zu den Menschen gehabt, so hätte er auch itzt diesen Mangel sehr leicht ersetzen können. Allein es war ihm unmöglich, diesen Mangel zu gestehen, der ihm am drückendsten war und im Grunde seine meiste Traurigkeit verursachte, die er aber immer selbst auf etwas anders schob, worüber er zu trauern gegen sich selbst affektierte, weil ihm der Mangel an Wäsche ein zu kleiner und unpoetischer Gegenstand schien. Der Fechtmeister wies ihm nun ein bleibendes Quartier bei einem Studenten namens R. an, bei dem er auch auf der Stube wohnen musste und der sogleich eine Wochenschrift mit ihm gemeinschaftlich herausgeben wollte, weil er sich von Reisers Dichter- und Schriftstellertalent schon große Vorstellungen gemacht hatte. Reiser dachte auch bald einen Plan zu einer Wochenschrift aus, welche sich mit einer Satire auf diese Art Schriften anheben und die letzte Wochenschrift heißen sollte. Als aber sein neuer Stubengenosse merkte, dass er kein Geld bei sich führe und auch keine sehr bestimmte Aussicht habe, welches zu erhalten, fing er an, ziemlich kalt gegen ihn zu werden und riet ihm fürs Erste, seinen Degen zu versetzen, welches Reiser tat und nun auf einmal wieder freundlichere Blicke erhielt. Denn der Herr R., der ein sehr ordentlicher Mann war, wollte bei ihrer beiderseitigen literarischen Unternehmung nicht gerne Auslagen machen. So gingen nun beide hin zu einem Buchdrucker in Erfurt namens Gradelmüller und brachten den Plan ihrer neuen Wochenschrift zum Vorschein. Dieser stellte ihnen aber sehr nachdrücklich vor, wie misslich ein solches Unternehmen und wie viel sicherer es sei, seine Aufsätze in ein Blatt zu geben, welches schon einmal bekannt und vom Publikum beliebt wäre, wie zum Exempel die Wochenschrift »Der Bürger und der Bauer«, welche er selbst herausgab und die von Betteljungen in den Bierhäusern in Erfurt herumgetragen wurde. Das war also eben der Bürger und Bauer, den Reiser auf seiner ersten Wanderung bei dem Jäger nicht weit von Mühlhausen vorgefunden hatte und zu dessen Mitarbeiter er nun, nebst seinem Stubengenossen, von dem Verleger und Herausgeber erwählt wurde. Beide mussten nun den Abend bei dem Buchdrucker speisen und es wurden Rettich und eine Art sehr harter, länglichter kleiner Käse, die in Erfurt gewöhnlich sind, aufgetragen, wovon die beiden Mitarbeiter unaufhörlich aßen, während dass die Frau des Buchdruckers manchmal dazu sehr sauer sahe. Der erste Aufsatz, den nun der Student R. in die Wochenschrift der Bürger und der Bauer lieferte, war eine prosaische Nachahmung von dem Beatus Ille des Horaz. Und der erste Aufsatz von Reiser war sein steifes Gedicht über die Welt, das er schon in Hannover auf der Schule gemacht hatte. Da nun aber für diese Aufsätze weiter kein Honorar erfolgte und der Plan des Studenten R. durch eine Wochenschrift, die er mit Reisern herausgeben wollte, ein ansehnliches zu gewinnen, auf die Weise ins Stecken geriet, so hatte auch Reiser weiter kein Interesse mehr für ihn, welches ihm nicht zu verdenken war, da Reiser wegen seiner Melancholie, die vorzüglich bei ihm aus dem Mangel an Wäsche und nun auch wieder von dem schlechten Zustande seiner Schuhe entstand, nur ein trauriger Gesellschafter sein konnte. Der Student R. suchte also Reiser nach Verlauf von 8 Tagen, die er bei ihm gewohnt hatte, schon wieder in einem anderen Logis unterzubringen. Dies war auf der Kirschlache, in der Wohnung eines Brauers, wo noch ein Student logierte und der Sohn im Hause ebenfalls die Schule besuchte. Hier bekam nun Reiser wiederum kein Zimmer für sich allein, sondern musste, so wie der andere Student, mit der Familie zusammenwohnen. Das Haus aber hatte eine angenehme Lage. Es stand in einer Reihe kleiner Häuser, vor denen ein schmales Gewässer vorbeifließt, dessen diesseitiges Ufer mit Bäumen bepflanzt ist. Es war also keine ganz eingeengte Straße, sondern das vorüberfließende Wasser und selbst die Kleinheit der Häuser trugen dazu bei, dieser Gegend der alten Stadt ein freies ländliches Ansehen zu geben. Hinter dem Hause war gleich die alte Stadtmauer, von welcher man die Aussicht nach dem Kartäuserkloster hatte. Die Mauer war oben zum Teil mit Gras bewachsen und an verschiedenen Orten halb eingefallen, sodass man bequem hinaufsteigen und alsdann die großen Pläne von Gärten, womit Erfurt noch innerhalb seiner Mauern umgeben ist, übersehen konnte. Während dieser Zeit erhielt nun Reiser auch den ordentlichen Freitisch von der Universität. Und die Idee des ruhigen Bleibens behielt nun auf einmal wieder so sehr bei ihm die Oberhand, dass er jetzt, da er 19 Jahre alt war, an seinen Freund in Hannover schrieb, er hoffe und wünsche nunmehr, den Rest seiner Tage in Erfurt zu beschließen. Seine lernende Laufbahn sollte nämlich hier unmittelbar in die Lehrende übergehen. Und so sollte das Ziel aller seiner Wünsche und Hoffnungen dann erreicht sein. Auf alles übrige Glänzende glaubte er nun Verzicht getan zu haben. Und alle die schimmernden Theaterfantasien schienen auf eine Zeit lang aus seinem Kopfe verschwunden zu sein. Er war nun doch auf einmal in eine neue Welt versetzt und hatte gegen seinen Aufenthalt in Hannover immer erstaunlich viel gewonnen. Wenn er auf den Wellen von Erfurt um die Stadt spazieren ging, so fühlte er lebhaft, dass er durch eigene Anstrengung sich aus seinem unerträglichen Zustande gerissen und seinen Standpunkt in der Welt aus eigener Kraft verändert hatte. Wenn er dann die Glocken von Erfurt läuten hörte, so wurden allmählich alle seine Erinnerungen an das Vergangene rege. Der gegenwärtige Moment beschränkte sein Dasein nicht, sondern erfasste alles das wieder mit, was schon entschwunden war. Und dies waren die glücklichsten Momente seines Lebens, wo sein eigenes Dasein erst anfing, ihn zu interessieren, weil er es in einem gewissen Zusammenhange und nicht einzeln und zerstückt betrachtete. Das Einzelne, Abgerissene und Zerstückte in seinem Dasein war es immer, was ihm Verdruss und Ekel erweckte. Und dies entstand so oft, als unter dem Druck der Umstände seine Gedanken sich nicht über den gegenwärtigen Moment erheben konnten. Dann war alles so unbedeutend, so leer und trocken und nicht der Mühe des Denkens wert. Dieser Zustand ließ ihn immer die Ankunft der Nacht, einen tiefen Schlummer, ein gänzliches Vergessen seiner selbst wünschen. Ihm kroch die Zeit mit Schneckenschritten fort. Und er konnte sich nie erklären, warum er in diesem Augenblicke lebte. Im Anfange seines Aufenthalts in Erfurt waren dieser Augenblicke nur wenige. Er übersah das Leben immer mehr im Ganzen. Die Ortsveränderung war noch neu. Seine Einbildungskraft war durch das immer Wiederkehrende noch nicht gefesselt. Dies immer Wiederkehrende in den sinnlichen Eindrücken scheint es vorzüglich zu sein, was die Menschen im Zaum hält und sie auf einen kleinen Fleck beschränkt. Man fühlt sich nach und nach selbst von der Einförmigkeit des Kreises, in welchem man sich umdreht, unwiderstehlich angezogen, gewinnt das Alte lieb und flieht das Neue. Es scheint eine Art von Frevel, aus dieser Umgebung hinauszutreten, die gleichsam zu einem zweiten Körper von uns geworden ist, in welchen der Erstere sich gefügt hat. Reisers Wohnung auf der Kirschlache schien auch gerade dazu gemacht zu sein, um seine Einbildungskraft aufs Neue wieder zu fesseln. Die Aussicht über die Gärten nach dem Kartäuserkloster hin hatte nämlich so etwas Romantisches, das Reisern unwiderstehlich anzog und seine Blicke auf jenen stillen Sitz der Einsamkeit heftete, nach welcher er eine heimliche Sehnsucht empfand. Da das Gebäude seiner Fantasie gescheitert war und er die geräuschvollen Weltszenen weder im wirklichen Leben noch auf dem Theater hatte durchspielen können, so fiel er nun, wie es gemeiniglich zu geschehen pflegt, mit seiner ganzen Empfindung auf das andere Extrem. Ganz von der Welt vergessen, von Menschen abgeschieden, in der stillen Einsamkeit seine Tage zu verleben, hatte einen unaussprechlichen Reiz für ihn. Und diese Abgeschiedenheit erhielt in seinen Gedanken einen desto höheren Wert, je größer das Opfer war, das er brachte. Denn das, worauf er verzichtet hat, waren seine liebsten Wünsche, die in sein Wesen eingewebt schienen. Die Lampen und Kulissen, das glänzende Amphitheater war verschwunden. Die einsame Zelle nahm ihn auf. Die hohe Mauer, welche das Kartäuserkloster umschließt, das Türmchen auf der Kirche, die einzelnen Häuschen, die innerhalb der Mauer in einer Reihe nacheinander stehen und wovon jedes durch eine Mauer vom anderen abgesondert ein eigenes Fleckchen zum Garten hat. Dies alles macht einen sehr interessanten Anblick, und diese Höhe der Mauer, diese einzelnen Häuser und diese Gärtchen dazwischen bezeichnen sehr auffallend und bedeutend die Einsamkeit und Abgeschiedenheit der Bewohner dieses Orts. So oft die Glocke auf dem Türmchen angezogen wurde, tönte sie in Reisers Ohren wie die Sterbeglocke aller irdischen Wünsche und Aussichten in die Zukunft dieses Lebens. Denn hier war nun das Ziel von allem. Nie durfte der Fuß des Eingeweihten wieder aus dem Bezirk dieser Mauren treten. Er fand hier seine immerwährende Wohnung und sein Grab. Das Geläute der Kartäuser wird noch mehr durch die Art, mit der es geschieht, und durch seine Langsamkeit traurig und melancholisch. So wie nämlich die Kartäuser sich auf dem Chor versammeln, tut jeder nach der Reihe einen Zug an der Glocke und nimmt darauf seinen Platz ein, bis alle, vom Ältesten bis zum Jüngsten, hereingetreten sind. Nun horcht der Reiser auf den Schall dieser Glocke, zuweilen in der stillen Mittagsstunde, zuweilen um Mitternacht oder bei frühem Morgen. Und jedes Mal erneuerte sich der Eindruck davon so lebhaft in seinem Gemüte, dass immer das ganze Bild der Einsamkeit und Stille des Grabes mit erwachte. Es kam ihm vor, als ob diese abgeschiedenen Menschen ihren eigenen Tod überlebten, in ihren Gräbern umherwandelten und sich einander die Hände reichten. Mit dieser Idee wurde er nach und nach so vertraut und sie wurde ihm so lieb, dass er sie manchmal um die angenehmsten Aussichten in das Leben nicht hätte vertauschen mögen. Er hatte nun noch wieder einen Brief von Philipp Reiser aus Hannover erhalten, der ebenso wie ehemals die Gespräche desselben statt einer besonderen Teilnehmung an seines Freundes Schicksale eine etwas weitläufige Schilderung seiner damaligen Liebe enthielt und wie weit er nun schon in dieser Liebe gekommen sei und was ihm noch für Hindernisse im Wege ständen. Demungeachtet trug Reiser diesen Brief beständig bei sich und las ihn zum Öftern durch, weil Philipp Reiser doch sein einziger Freund war. Unweit der Kirschlache war ein angenehmer Spaziergang, wo zwischen grünem Gebüsch im Tale sich ein klarer Bach ergoss. Die Aussicht war rundumher gehemmt und man befand sich in einer reizenden Einsamkeit. Hier brachte Reiser manche Stunde auf dem grünen Rasen am Ufer des Baches zu und dachte über sein Schicksal nach. Und wenn er zu denken müde war, so las er den Brief seines Freundes durch, den er, so wenig ihn auch der Inhalt interessierte, am Ende fast auswendig lernte. Denn er hatte doch einmal nichts zu lesen, was ihm näher gewesen wäre als dieser Brief. Dazu kam noch der Umstand, dass Philipp Reiser aus Erfurt gebürtig war. Sie hatten also beide ihre Vaterstädte vertauscht und Anton Reiser befand sich nun auf demselbigen Fleck, wo sein Freund die ersten Tage seiner Jugend verlebt und die ersten Eindrücke von der ihn umgebenden Welt erhalten hatte. Er durchlebte hier in Gedanken Philipp Reisers Kinderjahre und verdoppelte sich in ihm, wenn er in dem Tal am Bach saß und seinen Brief las, der ihm denn sein ganzes Wesen wieder in Erinnerung brachte. Darum war ihm unter den Studenten auch Ockert so lieb, der Philipp Reiser in Erfurt noch gekannt hatte und mit dem er sich am öftersten von ihm unterredete. Dieser Ockert war damals ein junger, liebenswürdiger Schwärmer. Vor seiner Fantasie schwebte noch der jugendliche Lebensreiz und ihn beseelten hohe Freundschaftsgefühle. Zuweilen lief ein klein wenig Affektation mit runter. Im Grunde aber hatte er wirklich ein gefühlvolles Herz. An ihm fand Reiser seinen Mann und ruhte nicht eher, bis er an einem Sonntage mit ihm in die Kartäuserkirche ging. Denn allein hatte er sich, weil es ihm zu auffallend schien, noch nicht getraut, hereinzugehen. NDR Kultur